da muss es mal sein, dass man bis zum Morgen dann durchmacht. Irgendwelche Gründe, die fallen schon ein. Hört doch bitte alle mal her. Wir laden euch ein. Wir laden euch ein. Unsere Gäste zu sein. Unsere Gäste zu sein. Dass heute was passiert. Dass heute was passiert. Wird von uns garantiert. Wird garantiert. Macht alle was ein. Macht alle was ein. Whisky, Sherry und Wein. Whisky, Sherry und Wein. Und ein Riesenfass Bier. Und ein Riesenfass Bier. Die Musik liegt von mir. Wieder mal an der Zeit wehen. Irgendwas zu feiern und sagen wir hey, hört doch bitte alle mal her. Wir laden euch ein. Wir laden euch ein. Unsere Gäste zu sein. Unsere Gäste zu sein. Dass heute was passiert. Dass heute was passiert.